Der Mann mit den Kupferfingern. Hörspiel von Corinne Frottier. Nach der gleichnamigen Kurzgeschichte von Doris Sayers. Regie Jürgen Lutzniewski. Das ist ja noch gar nichts gegen das, was mir eines Abends in der Houston Road passiert ist. Ich bog gerade aus der Gordon Street in die Houston Road ein, da sah ich wenige Meter vor mir eine Frau halb auf dem Gehsteig, halb im Rinnstein liegen. Zuerst dachte ich, sie sei hingefallen und eilte hin, um ihr beim Aufstehen zu helfen, aber als ich mich zu ihr hinunterbücke, entdecke ich, dass ein Messer in ihrem Rücken steckt. Die Frau rührte sich überhaupt nicht. Und als ich mich umsah, ob jemand in der Nähe sei, der mir helfen könnte, sah ich, nur wenige Schritte entfernt, unter der Gaslaterne einen Officer stehen, der, ohne sich im Mindesten zu bewegen, auf diese Frau starrte. Es schien mir, dass er schon eine ganze Weile so dagestanden hatte, was mich umso mehr verwirrte. Ich ging auf ihn zu. Sollten wir nicht etwas tun, Officer? Der Lady scheint es nicht besonders gut zu gehen. An Ihrer Stelle würde ich mich da nicht einmischen, Sir. Sie hat verdient, was sie bekommen hat. Das erinnert mich an etwas noch Seltsameres, Mr. Judson, das mir einmal in New York passiert ist. Ich habe nie herausgefunden, ob dieser Mann nun ein Verrückter oder ein Possenreißer war. Oder ob ich tatsächlich mit knapper Not entkommen bin. Mr. Warden, erzählen Sie uns doch. An diesem Abend des Jahres 1928 befanden sich 8 Männer im braunen Zimmer, dem Rauchsalon des Egoistenclubs in London. Das klingt ja wirklich sehr aufregend. Welcher Mann denn? Masterman, der surrealistische Dichter, hatte mich mitgenommen. Was war das für eine Begebenheit? Ich war aus Los Angeles nach London gekommen, um meinen neuen Film Marathon vorzustellen. Bitte, Mr. Warden, fahren Sie fort. Also, es liegt eigentlich sehr weit zurück. 7 Jahre muss es wohl her sein. Ja, kurz bevor Amerika in den Krieg eintrat. Ich war damals 25 und seit etwas über 2 Jahren beim Film. Zu dieser Zeit sprach man in New York viel von einem Mann namens Eric P. Loder. Sie meinen den Bildhauer, nicht wahr? Eric Loder, der Bildhauer. Fachleute behaupteten damals, er sei ein sehr guter Bildhauer. Manche meinten allerdings, er hätte mehr Geld, als gut für ihn sei. Ja, ich erinnere mich. Er hat viel Erfolg gehabt, wurde sogar in der Phillips Memorial Gallery ausgestellt und war mit Lachaise eng befreundet. Ich glaube, er arbeitete viel in Bronze, oder? Vielleicht haben Sie schon von ihm gehört, Masterman? Ich habe keins seiner Werke gesehen. Aber ich erinnere mich an einen Bericht und einige Fotografien in The Art of Tomorrow. Geistreich fand ich, nur ein bisschen überspannt. Hat er nicht viele Statuen in Gold und Elfenbein ausgeführt? Wahrscheinlich, um zu zeigen, dass er sich solche Materialien leisten konnte. Ja, das klingt ganz nach ihm. Wann sind Sie ihm über den Weg gelaufen? Er hatte mich in meinem Film gesehen. Apollo kommt nach New York. Vielleicht erinnern Sie sich daran. Es war meine erste Starrolle. Ich spielte darin eine griechische Statue, die zum Leben erweckt wird. Einer von diesen alten Göttern, Sie wissen schon. Und wie der Gott sich in einer modernen Stadt zurechtfindet. Entschuldigen Sie, ich habe den Film nicht gesehen. Ich übrigens auch nicht. Jedenfalls Loder hatte den Film gesehen und schrieb mir. Er interessiere sich für mich. Aha. Als Bildhauer. Ich habe mich also nach Loder erkundigt. Und als man mir sagte, er sei ein bekannter Künstler, dachte ich, dass das für mich eine fantastische Reklame sein könnte und rief ihn an. Hier bei Mr. Loder. Hallo? Ich möchte Mr. Eric Loder sprechen. Warden ist mein Name. Einen Augenblick bitte. Ja, bitte? Hallo, Mr. Loader. Hier ist Benjamin Warden. Sie... Mr. Warden, ich freue mich, dass Sie meine Einladung so schnell zusagen. Ja, kommen Sie doch heute Abend zum Dinner. Sie haben doch Zeit heute Abend, oder? Heute Abend? Ja, ich... Also gut, Mr. Loader, wenn Sie so darauf bestehen, ich habe tatsächlich heute Abend noch nichts vor. Schön. Dann können wir ja alles weitere besprechen. Bis dann. Ich freue mich auf Ihren Besuch. Er hatte ein großes, prächtiges Haus. Etwa 5 Meilen außerhalb der Stadt. Vollgestopft mit Bildern und Antiquitäten und so. Er war damals 36 Jahre alt. Ein dunkler, geschmeidiger Typ mit sehr schnellen, lebhaften Bewegungen. Was halten Sie von diesem Chablis Mouton, Mr. Warren? Wissen Sie, ich bin kein Weinkenner. Genau wie Maria. Die hat auch keine Ahnung von Weinen gehabt. Nicht wahr, mein Schatz? Eric, du bringst unseren Gast in Verlegenheit. Loder liebte es, alles vom Besten zu haben. So war es auch mit seiner Maitresse, Maria Morano. Ich habe wohl nie mehr eine Frau gesehen, die ihr das Wasser reichen konnte. Und das, obwohl ich in meinem Beruf weiß Gott schöne Frauen zu sehen bekomme. Maria Morano war eines jener großen, gelassenen Geschöpfe. Mit schönen, eleganten Bewegungen. Und mit einem langsamen, breiten Lächeln. Ich glaube, Sie erzählen uns einen Ihrer Filme, Mr. Warden. So etwas wächst nicht in den Staaten. Sie kommt aus Kolumbien, meine kleine Taube. Ich habe sie zum ersten Mal in einem Cabaret gesehen, wo sie als Tänzerin auftrat. Sie widersprach nicht, wenn er das mit der Tänzerin über sie erzählte. Obwohl es, wie sie mir später gestand, gar nicht stimmte. Sehen Sie nur, Warden, Ihre Schultern. Haben Sie jemals so vollendete Schultern gesehen? Ich denke, Mr. Lowe. Ach, kommen Sie, Warden. Seien Sie nicht so verdammt wohlerzogen. Der Mann, der von Maria nicht geblendet ist, hat keine Seele. Oder fühlen Sie sich eher zu Männern hingezogen? Eric, hör auf. Es ist nicht meine Art, so über anwesende Damen zu sprechen. Aber Morgan, wir sprechen hier nicht von einer Dame. Wir sprechen von einer Göttin. Steh auf, Maria. Mr. Loder, ich bin... Ich will, dass ihr es... Wirklich? Seht. Nun sehen Sie schon hin. Sie ist in der Tat vollkommen. Wenn Sie ein Künstler wären, würden Sie mich verstehen. Man hat nur einmal im Leben das Glück, einer Frau zu begegnen, die so vollkommen ist wie Maria. Komm, komm her zu mir, meine Göttin. Komm her. Ja, ich liebe dich. Ich bete dich an. Nimm sie zu, Warden. Wenn Sie die Gelegenheit hätten, Sie würden sich ein paar schöne Stunden mit ihr machen. Erzählen Sie uns von Ihrem letzten Film, Mr. Warden. Ich hörte, dass er gute Kritiken bekommen hat. Ich denke, wir setzen uns an den Kamin. Elvira wird uns dort den Kaffee servieren. Kommen Sie, Warden. Ich war sehr verwirrt. Normalerweise hätte ich mich verabschiedet und wäre gegangen. Aber Loder hatte etwas Magnetisches an sich. Ich konnte sogar verstehen, dass Maria ihm diese Unverschämtheiten, die Loder nicht nur in meiner Gegenwart über sie zu äußern pflegte, nachsah. Irgendwie hatte ich den Eindruck, als hätten diese Auftritte für ihn eine ganz andere Bedeutung. Dieser Loder scheint in der Tat eine beeindruckende Persönlichkeit zu sein. Das war er mit Bestimmtheit. Er schlug mir an jenem Abend vor, ein paar Wochen bei ihm zu bleiben. damit er mit den Skizzen für eine neue Arbeit beginnen könnte. Ich würde ihm vormittags Modell stehen und nachmittags hätten wir dann Zeit, Ausflüge in die Umgebung zu machen. Da ich gerade eine Drehpause hatte, war mir seine Einladung eine willkommene Abwechslung. Maria begleitete uns überall hin. Manchmal bekam er so einen Kunstrappel. Dann schloss er sich zum Arbeiten in sein Atelier ein und ließ mehrere Tage hintereinander niemanden zu sich. Solche Inszenierungen liebte er. Und Maria und ich nutzten diese kleinen Pausen, um uns ein wenig auszuruhen. Wir saßen dann oft im Garten. Und sie erzählte mir von ihren Träumen. Wie lange kennen Sie Eric schon, Maria? Die kolumbianische Tänzerin. Wissen Sie, das stimmt gar nicht. Eric liebt diese Geschichte. Ich weiß nicht warum. Aber er hat sie erfunden. In Wirklichkeit haben wir uns auf einer Party kennengelernt. Freunde meiner Eltern feierten ihren 20. Hochzeitstag und irgendjemand hat Eric mitgebracht. Es war wirklich komisch. Den ganzen Abend saß er da und starrte mich an. Dabei hat er kein einziges Wort gesagt. Kein einziges. Den ganzen Abend lang. Am nächsten Tag ist er zum Haus meiner Eltern gekommen mit einem riesigen Strauß roter Rosen und sagte mir, ich müsse sofort mit ihm nach New York kommen. Ja. Und da bin ich nun. Und Ihre Eltern ließen Sie einfach so gehen? Wo denken Sie hin? Mein Vater spricht seitdem kein Wort mehr mit mir. Er ist sehr katholisch, wissen Sie, und... Er würde Ihnen verzeihen, wenn Sie mit Loder verheiratet wären. Ja, dann wäre alles anders. Aber wo bleibt denn in aller Welt Ihre seltsame Begebenheit, Mr. Warden? Sie müssen sich schon etwas gedulden. Ohne diese Ausführungen wäre meine ganze Geschichte gar nicht zu verstehen. Neben den Skizzen, die Loder von mir machte, arbeitete er zu jener Zeit am Standbild einer Nymphe. Oder Göttin, glaube ich, die er in Silber gießen wollte. Maria saß ihm wie üblich Modell. Während er mit ihr arbeitete, erlaubte mir Loda, hin und wieder dabei zu sein. Maria, halt still. Du bist heute so unruhig. Das macht mich ganz nervös. Sag mal, Eric, nimmst du dir außer Maria auch mal ein anderes Modell? Ist dir nicht gut? Ein anderes Modell? Mir steht die schönste, vollkommenste Frau, die man sich wünschen kann, Modell. Und da fragst du, ob ich jemanden anderen für mich sitzen lasse? Benjamin, ich glaube, du warst gestern so lange in der Sonne. Er hat eben nicht denselben Geschmack wie du. Wofür man ihn nur bemitleiden kann. Mein Gott, reg dich nicht so auf. Schließlich machst du auch anderes als nur Darstellungen einer Nymphe, der Venus oder sonstiger Göttin. In der Tat. Dafür habe ich ja dich. Mich? Aber so lange kennst du mich doch noch gar nicht. Na und? Wir haben unendlich viel Zeit, Benjamin. Du, Maria und ich. Wir haben sehr viel Zeit. Es ist ein äußerst relativer Begriff. Du scheinst zu vergessen, dass ich nicht ewig hier bleiben werde. Eric, redest du nicht mehr mit uns? Ah, wir sollten ein großes Fest machen. Was haltet ihr davon? Ein Fest? Das machst du doch sonst immer erst, wenn du eine Arbeit abgeschlossen hast. Ja, und dann diese Idioten kommen, die meine Bildhauerei begaffen. Klugscheißern und doch nichts verstanden haben. Aber du lädst sie doch selbst ein, deine Freunde. Maria, halt still. Keine psychologischen Analysen deines Herrn und Meisters, ja? Ich finde das eine großartige Idee. Wir machen ein Gartenfest. Ein Barbecue. Ah, Benjamin. Wenn du nicht so furchtbar amerikanisch wärst. Was bringen sie dir noch bei in den Studios in Hollywood? Jedenfalls will ich keine Filmleute auf meinem Rasen, klar? Okay, okay. Ich kann ja auch in die Stadt fahren, während ihr hier orgiastische Exzesse feiert. Du willst zurück nach New York? Seit wann? Gefällt es dir hier nicht mehr? Eine Woche später waren wir in New York auf einer Vernissage. Ein Freund Loders stellte seine neuesten Bilder vor. Und obwohl er selten zu solchen Anlässen in die Stadt fuhr, bestand er diesmal darauf, dass wir der Einladung zu dritt folgten. Na? Gefällt es dir, Benjamin? Du weißt, ich verstehe nichts davon, Eric. Ich meine doch die Leute. Das Herdenvieh. Eric, was ist mit dir los? Du bist doch derjenige, der unbedingt zu dieser Vernissage wollte. Maria, mein Traum. Komm hierher. Was willst du nur mit diesen aufgeblasenen Dummköpfen? Eric, das sind deine Freunde. Ach was, meine Freunde. Hier sind deine Freunde. Zeig dich. Na komm schon. Komm, zieh diesen Fetzen aus. Er steht dir sowieso nicht. Aber Eric, du kannst sie doch nicht hier vor allen Leuten... Lassen Sie nur, Benjamin. Das macht er oft. Das bin ich gewohnt. Was heißt hier außerdem vor allen Leuten? Für dich mache ich das, Mr. Warden. Sieh her, sie zieht sich nur für dich aus. Angel mio. Es ist ein Geschenk für dich, Benjamin. Sieh sie dir an. Diese Schönheit muss dich doch um den Verstand bringen. Ja. Sie ist wirklich fast makellos. Fast? Wieso denn fast? Hörst du, Maria? Ihr kennt dein kleines Geheimnis nicht. Das kenne nur ich und sonst keiner. Komm her, Benjamin. Weil du mein Freund bist, will ich es dir verraten. Ich will es nicht wissen. Maria, Sie sollten sich etwas überziehen. Es ist nicht besonders warm hier. Es ist die zweite Zehe Ihres linken Fußes, siehst du? Sie ist verkrüppelt. Trotzdem wird sie makellos in die Kunstgeschichte eingehen. Bei jeder Plastik, zu der mir Maria Modell steht, bessere ich diesen kleinen Makel aus. Siehst du, Benjamin? Maria soll vollkommen in die Unsterblichkeit eingehen. Hör zu, Eric. Ich muss mit dir etwas bereden. Was bist du auf einmal so kurz angebunden? Kannst es wohl nicht vertragen, wenn man sich über dich lustig macht, was? Ich habe heute einen Brief erhalten. Es ist mein Einberufungsbefehl. Einberufungsbefehl? Wieso denn? Das kommt ja überhaupt nicht in Frage. Aber Eric, wir haben den Deutschen den Krieg erklärt. Ich kann doch nicht ewig hier für dich Modell spielen. So, Modell spielen nennst du das. Vielen Dank. Entschuldige bitte, Eric. So habe ich es wirklich nicht gemeint. Du bringst mich heute Abend ganz durcheinander. Du weißt sehr gut, wie glücklich ich mit dir und Maria bin. Leeres Geschwätz. Du bist genauso ein oberflächlicher, blasierter Esel wie der Rest dieser Gesellschaft. Schert euch doch alle zum Teufel! Ich hatte nicht erwartet, dass es Loda so aufrichtig leid tun würde, mir Lebewohl zu sagen. Immer wieder sagte ich ihm, dass ich wiederkommen würde, sobald der Krieg zu Ende sei. Aber er blieb untröstlich. Ich wurde zur Sanitätstruppe einberufen und nach Europa geschickt. Erst 1920, also 3 Jahre später, als ich wegen der Premiere von The Passion Streak in New York war, sah ich ihn wieder. Es war der erste Film, den ich nach dem Krieg gemacht habe. Sie erinnern sich sicher. Das ist die Geschichte, in der ich einen Chinesen spiele. Der am Ende Selbstmord begeht, weil seine Geliebte von ihrem Vater erschlagen wurde? Nein, das war Richard Barthelmess in Broken Blossoms. Ach so, ja, Broken Blossoms. Wir kommen ja ganz vom Thema ab. Auf diese Weise werden wir nie erfahren, was Mr. Warden uns eigentlich erzählen wollte. Stimmt, Mr. Armstrong. Also, wir verabredeten uns im Polly's. Erik, wie geht es dir? Was ist? Sind wir hier auf einem Empfang? Oder was soll diese förmliche Begrüßung? Du weißt nicht, wie sehr ich mich freue, dich wiederzusehen. Wie ist es dir ergangen? Und dir? Haben sie dich ganz gelassen? Loder war ziemlich gealtert, seit ich ihn das letzte Mal gesehen hatte. Er war, wie soll ich es ausdrücken, intensiver. In gewisser Weise natürlicher. Er brachte seine beliebten zynischen Redensarten so hervor, als spreche er aus tiefster Überzeugung und wurde immer anzüglicher dabei. Ich hatte ja geglaubt, seine Zweifel an allem seien nur Künstlerpose. Aber ich bekam allmählich das Gefühl, dass ich ihm Unrecht getan hatte. Er war wirklich unglücklich. Das konnte ich wohl sehen. Und bald entdeckte ich auch den Grund. Sag mir lieber, wie es Maria geht. Warum ist sie nicht mitgekommen? Sie hat mich verlassen. Sie hat dich verlassen? Ja, aber das kann doch nicht sein. Erik, was ist denn passiert? Hat sie am Ende wirklich dieses Restaurant aufgemacht, von dem sie immer träumte? Ach, sie hat dir davon erzählt. Hätte ich mir eigentlich denken können. Du gehörst zu den Männern, denen Frauen ihre Geheimnisse anvertrauen. Erik. Nein. Sie hat ja dumm gehandelt. Sie ist fort. Fort? Mit einem anderen? Was weiß ich. Eines Tages war sie nicht mehr da. Ohne einen Abschiedsbrief? Ich meine, sie musste doch wenigstens irgendeine Nachricht hinterlassen haben, oder? Eine Nachricht? Ihr Leute vom Film seid doch wirklich verdorben. Was hätte sie mir denn schreiben sollen, deiner Meinung nach, ha? Ich weiß nicht. Irgendwas? Man geht doch nicht einfach, ohne einen Ton zu sagen. Das sieht ja wieder ähnlich. Man geht nicht einfach. Das hier ist kein Drehbuch, mein Lieber. Die Menschen handeln im Leben anders als in euren sentimentalen Filmen. Dann kannst du sehen, was für ein Schmierentheater ihr macht. Er war offensichtlich tief verletzt. In seiner Eitelkeit ebenso wie in seinen Gefühlen. Ich fragte ihn, wann es passiert sei. Und ob er denn die Nymphe vollendet habe, an der er vor meinem Weggang gearbeitet hatte. Ja, und sie ist wunderschön geworden. Aber ich habe noch etwas anderes gemacht. Etwas sehr Originelles. Es wird dir bestimmt gefallen. Wundervoll, Erik. Sie ist wirklich wundervoll. Nicht wahr? Man könnte meinen, sie steigt gleich von ihrem Piedestal herunter, um uns Gesellschaft zu leisten. Sie war wirklich schön. Nicht so protzenhaft wie die meisten Werke von ihm. Und die Ähnlichkeit mit Maria war unglaublich. Loder setzte mich ihr gegenüber, sodass ich sie beim Abendessen ständig sehen konnte. Und es war mir tatsächlich fast unmöglich, meine Blicke von ihr loszureißen. Was hast du für Pläne? Hat man dir schon eine neue Rolle angeboten? Hermes in der Wüste vielleicht? Sei nicht so ironisch, aber du hast beinahe recht. Es wird fast in der Wüste sein. Jake of Dead Man's Bush. Eine Geschichte, die in Australien spielt, mit den Papuas dort, an Ort und Stelle. In Australien? Wie kann man nur eine Geschichte in Australien spielen lassen? Wie sieht sich denn sowas an, mit den Papuas? Auch wenn du es nicht für möglich hältst, es gibt hier bei uns ein Publikum, das solche Filme liebt. Mein Produzent ist Realitätsfanatiker. Wir werden in Australien drehen. Alles echt. In 3 Wochen fangen die Dreharbeiten an. In 3 Wochen? Ich werde auch verreisen. Aber nach Europa. Zuerst Paris und dann Florenz und Rom. Und die Nymphe gefällt dir wirklich? Aber ja, das sagte ich doch schon. Glaubst du mir etwa nicht? Lass uns in den Salon gehen. Ich möchte dir die Überraschung zeigen. Was hast du in Europa vor? Willst du dort die antike Kunst in... Erik, du hast ja alles verändert. Das Erste, das einem ins Auge fiel, war eine große Couch, die vor dem Kamin stand. Sie erhob sich ein paar Fuß über den Boden und bestand aus einer Basis, die wie ein römisches Liegesofa gestaltet war. Mit Kissen und einem ziemlich hohen Rücken. Alles aus Eiche mit silberner Einlegearbeit. Und obendrauf befand sich als eigentliche Sitzgelegenheit die große silberne Gestalt einer nackten Frau. In voller Lebensgröße. Ihr Kopf lag zurück und die Arme waren an den Seiten des Sofas ausgestreckt. Komm, Benjamin, du musst dich draufsetzen. Nein, nein, nein, nein, nein, nicht so. Langstrecken musst du dich, wie im alten Rom. Ein paar große, lose Kissen machten es möglich, das Ding überhaupt als Sitzgelegenheit zu benutzen. Obwohl ich sagen muss, dass man sich nie bequem und respektabel darauf niederlassen konnte. Also, Erik, ich weiß nicht. Ich sagte dir ja, dass es etwas Originelles sei. Ah, Benjamin, du bist wirklich kein Lebemann. Los, komm, steh auf, steh auf. Ich zeig dir, wie man sich richtig drauflegt. Als Bühnenrequisit, das Ausschweifung symbolisieren sollte, wäre diese Lagerstatt ausgezeichnet gewesen. Aber wenn man sah, wie Loder an seinem Kamin darauf herumlungerte, überkam meinen schon ein merkwürdiges Gefühl. Ich schaute mir das Sofa näher an und sah, dass die Figur Maria darstellte, obwohl das Gesicht nur ziemlich grob skizziert war. Ich nehme an, er hielt bei einem Möbelstück eine freiere Behandlung für passender. Na, was sagst du dazu? Sowas hast du bestimmt auch in euren Studios noch nie gesehen, stimmt's? Allerdings, das muss ich zugeben. Nun, es ist sehr extravagant, würde ich sagen. Extravagant. Benjamin, ich verzeih dir. Du hast ja nie behauptet, dass du etwas von Kunst verstehst. Außerdem, in einem gewissen Sinne könnte man es auch extravagant nennen. Und? Hast du schon ein neues Projekt in Arbeit? Ja, ich habe da so eine Idee. Es fehlen mir noch ein paar Details, aber ich glaube, es wird sehr interessant. Willst du nichts darüber verraten? Ach, du weißt ja, ich bin abergläubisch. Ich rede nicht gerne über eine neue Arbeit, wenn sich alles noch im Entwurf befindet. Ja, ja, ich erinnere mich. Du warst immer der Meinung, du würdest in einer solchen Vorbereitungsphase die Plastik wegreden und sie käme dann nie zustande. Du hast es nicht vergessen. Ja, ich glaube nach wie vor daran. Hast du wenigstens einen Ersatz für Maria gefunden? Für das Modell sitzen, meine ich. Aber ja doch, dich. Mich? Als Venus? Sag mal im Ernst, Erik. Im Ernst? In den folgenden 14 Tagen blieb ich bei ihm. Er wollte die Plastik vollenden. Die Skizzen dazu hatte er ja vor dem Krieg mit mir begonnen. Doch mein Unbehagen wuchs in seiner Gegenwart ständig. Wir haben einen Gast, der uns gerade eine spannende Seine schon erwähnte anzügliche Art wurde von Tag zu Tag markanter. Und manchmal, wenn ich für ihn saß, pflegte er die abscheulichsten Dinge zu erzählen. Wobei er mich mit einem höchst widerlichen Blick fixierte. Nur um zu sehen, wie ich wohl reagierte. Ein Schauspieler aus Los Angeles. Obwohl er mich fürstlich bewirtete, bekam ich langsam das Gefühl, dass mir unter den Buschmännern wohler sein würde. Benjamin, Benjamin. Ein schlafender Athlet. Ich fühle mich eigentlich sehr wach heute. Witzbold. Ich meinte es natürlich nicht wörtlich. Verzeih, es ist mir wohl entgangen. Wenn es nur das wäre, was dir entgeht. Sag mal, was gefällt dir so an deiner Filmerei? Hör mal, das lässt sich nicht so in drei Sätzen sagen. Wer spricht denn von drei Sätzen? Von mir aus kannst du drei Tage lang antworten. Wir haben Zeit. Sehr viel Zeit. Ich dachte, du willst in zwei Wochen nach Europa. Na und? Du könntest mich begleiten, wenn du willst. Aber Erik, du weißt doch, dass ich... Ja, ich weiß. Deine Papuas im Totenbusch. Wie kann man sein Leben für solch einen Unsinn vergeuden? Glaub mir, Benjamin. Du machst einen großen Fehler. Hör zu, Erik. Ich stehe hier gern Modell für dich. Aber bitte verschone mich mit deinen Ratschlägen, wie ich mein Leben zu führen habe. Der Krieg hat dich sehr verändert, Benjamin. Die Zeit hat uns wohl alle verändert. Irgendwie tat mir Loder leid. Ich führte seinen Sarkasmus, seine wachsende Aggressivität auf die Enttäuschung über Marias plötzliches Verschwinden zurück. Ja, und? Und dann geschah der merkwürdige Vorfall, den ich zu Beginn erwähnte. Endlich. Es war am Abend, bevor ich New York verlassen musste. Ich saß im Salon, wohlgemerkt nicht auf dem seltsamen Sofa, und wartete auf Loder. Ich hatte das ganze Haus für mich allein. Denn Loder hatte den Dienstboten freigegeben, damit sie in einen Film oder Vortrag gehen konnten. Er selbst musste Vorbereitungen für die Europareise treffen und war mit seinem Galeristen verabredet. Plötzlich hörte ich im Hause Geräusche. Ist da jemand? Hallo? Was zum Teufel? Wer sind Sie? Was wollen Sie? Sind Sie Mr. Warden? Ich habe nicht die Ehre, Sie zu kennen. Ich weiß, es sieht nach schlechten Manieren aus, aber ich rate Ihnen, sich so bald wie möglich aus diesem Hause zu entfernen. Was erlauben Sie sich? Und wie sind Sie überhaupt hier hereingekommen? Mein Gott, bitte. Das ist er. Das ist der Mann. Welcher Mann? Ist er jetzt übergeschnappt? Da, der Mann in dem Sessel. Er war eben noch nicht hier. Er war es, der plötzlich in Loders Salon stand. Was soll das heißen, junger Mann? Das ist Lord Peter Wimsey. Guten Abend, Mr. Warden. Lord Peter Wimsey? Hätten die Herren etwas dagegen, uns darüber aufzuklären, was dieses kleine Schauspiel zu bedeuten hat? Das wollte ich auch gerade sagen. Peter, ihr kennt euch? Nun, kennen wäre nicht ganz das richtige Wort. Ich habe die meisten Ihrer Filme zwar gesehen, Mr. Warden, aber... Spann uns nicht so auf die Folter, Wimsey. Du hast uns nie erzählt, dass du mal in New York einen Fall zu lösen hattest. Sie sind Detektiv? Hobbyschnüffler wäre wohl eine zutreffendere Bezeichnung. Also, Maestro, was hattest du in Loders Haus zu suchen? Erzähle. Ich glaube, ich möchte lieber meinen Whisky Soda in Ruhe trinken. Hey, Schatzen, was soll das? Heraus damit, mein Alter. Keinen Zug sollt ihr rauchen, keinen Trunk sollt ihr trinken, bis das Jungfer Ellen befreit ist. Also gut. Ich füge mich dem Druck der lüsternen Zuhörerschaft. Ja, ich war damals in New York, um in der Sache mit Mrs. Bird einige Informationen zu erhalten. Auf einem Empfang wurde ich Loder vorgestellt. Wir unterhielten uns über zeitgenössische Kunst und Loder gefielen meine Ansichten so gut, dass er mich zum Abendessen einlud. Das scheint seine Spezialität zu sein. Und so pflegten wir bald eine lose, aber durchaus freundliche Bekanntschaft. Er erzählte mir, dass er bald nach Europa reisen wolle und wir überlegten, ob wir uns in Paris verabreden sollten. Eines Tages befand ich mich immer noch wegen dieser dummen Angelegenheit mit Mrs. Bird im New Yorker Auswanderungsamt. Also, Mrs. Bird war am 29. hier und hat einen Ausreiseantrag nach England gestellt. Ja, am 29.04. Hier ist es eingetragen, Sir. Sehen Sie? 29.04. Das ist ja seltsam. Hey, Bill, reich mir doch mal die Akte Mrs. Bill drüber. Hier. Sag mal, hast du den Antrag von diesem Loader für Australien fertig? Entschuldigung, Loader, Eric P. Loader? Ja, Eric P. Loader. Ach, was sagten Sie, nach Australien? Ja. Das kann nicht sein. Sie müssen sich irren. Er hat mir gerade vor ein paar Tagen erzählt, dass er nach Italien will. Machen Sie keine Witze, Mann. Heute Morgen war er hier und hat das ganze Büro verrückt gemacht. Er sagte, der Papierkram müsse bis Ende der Woche erledigt sein. Ihr hätte einen unerwarteten Auftrag in Sydney erhalten. Zeigen Sie mal her. Bitte? Er hat mir doch ausdrücklich erzählt, dass er nach Italien will. Wir hatten uns sogar in Paris verabredet. Tatsächlich. Das ist ja merkwürdig. Das konnte nicht stimmen, Lord Wimsey. Ich musste nach Australien. Loader wollte nach Europa. Von Australien war überhaupt nie die Rede. Sehen Sie, Mr. Warden, das hat mich auch stutzig gemacht. Zwei Tage später besuchte ich Loader in der Absicht, ihn selbst zu fragen. Er räkelte sich auf dieser scheußlichen Couch und als ich ihn einmal zufällig ansah, bemerkte ich ein derart widerliches Glitzern in seinen Augen, dass ich einen ziemlichen Schrecken bekam. Er streichelte den Hals der Figur und grinste sie an. In Florenz werde ich bei den Bianchis wohnen. Sie können sich nicht vorstellen, Wimsey, wie sehr ich mich auf diese Reise freue. Ich werde wie ein Renaissance-Fürst in den Boboli-Gärten flanieren und dabei Verse von Petrarca rezitieren. Unzählbar sah man Menschen ihn umringen, zum Teil getötet und zum Teil gefangen, zum Teil verwundet von den Herzensdingen. Zumindest werde ich auf andere Gedanken kommen als in dieser kulturellen Einöde hier. Mhm. Wann ist es soweit? In etwa einer Woche. Vorher will ich aber noch eine Plastik fertigstellen. Benjamin Warden. Sie kennen ihn doch, diesen Filmschauspieler. Aber ja doch, ja. Er ist jetzt gerade in A Passion Street zu sehen. Bemerkenswerte Darstellung. Ja, ich habe noch nie einen Mann mit einer so vollendeten Figur gesehen. Absolut perfekt. Er hat mir schon einmal Modell gestanden, aber dann kam der Krieg dazwischen und wir mussten unsere Arbeit unterbrechen, weil er einberufen wurde. Aber jetzt ist er wieder hier und ich kann die Skulptur zu Ende führen. Sie haben hoffentlich nicht wieder so eine Plattierung vor, wie bei diesem Sofa. Was haben Sie gegen Versilberungen? Ja. Doch, eigentlich hatte ich daran gedacht. Gewissermaßen ein Pendant zu diesem hier. Ja. Der schlafende Athlet oder dergleichen. Es gefällt Ihnen nicht? Sie sollten die Figur doch lieber gießen. Warum haben Sie das Zeug so dick aufgetragen? Das zerstört doch die ganzen Feinheiten. Das war ein Experiment. Das nächste soll ein richtiges Meisterwerk werden. Sie werden es sehen. Mr. Loader? Ja, Elvira? Soll ich für Lord Wimsey das Gästezimmer herrichten? Ich dachte, weil es schon spät ist und es draußen sehr stürmt. Was halten Sie davon, Wimsey? Ich denke, ich werde Ihre Einladung mit Freuden annehmen, Loader. Der Weg nach New York unter diesen Umständen ist keine angenehme Vorstellung. Elvira wird Ihnen Ihr Zimmer zeigen. Ach, und Elvira? Ja, Mr. Loader? Geben Sie Lord Wimsey eine Wärmflasche. Soviel ich weiß, ist das Gästezimmer nicht geheizt worden. Die Wärmflasche habe ich schon vorbereitet, Mr. Loader. Um 2 Uhr in der Nacht wachte ich auf. Der Verschluss der Wärmflasche hatte sich gelöst und ich lag in einem völlig durchnässten Bett. Während ich überlegte, wie ich den Rest der Nacht verbringen sollte, fiel mir plötzlich ein, dass ich in Loders Atelier einen Divan mit einer wunderschönen Felldecke und Kissen gesehen hatte. Ich nehme meine Taschenlampe und schleiche die Treppe hinunter. Das Atelier ist leer. Loder ist offensichtlich schon schlafen gegangen. Ich lege mich auf den Divan, der halb verdeckt hinter einer spanischen Wand steht, und will gerade einschlafen, da höre ich Schritte. Aber sie kommen nicht vom Flur. Sie kommen von der Wand her, wo Loders Werkzeugschrank steht. Ich stehe auf, um nachzusehen, weil ich mir das partout nicht erklären kann. Aber ehe ich hinter der spanischen Wand hervorkomme, geht der Schrank plötzlich auf. Im hereinfallenden Licht sehe ich Loder ins Atelier kommen. Er hat eine Taschenlampe in der Hand. Und nachdem er die Schranktür leise hinter sich geschlossen hat, geht er auf die Staffelei zu und leuchtet sie an. Ich weiß bis heute nicht warum, aber ich rühre mich nicht, traue mich kaum zu atmen. Loder schlägt die Decke, die über die Staffelei geworfen ist, zurück und hält den Strahl der Lampe auf ein Bild. Fast zärtlich fährt er es mit der freien Hand ab und lacht. Das garstigste, girrendste Lachen, wie ich es nie zuvor gehört habe. Benjamin. Dann murmelt er, du wirst mich, Benjamin, du wirst mich nie mehr verlassen. Deckt die Staffelei wieder zu und geht durch die Tür hinaus, durch die ich hereingekommen war. Ich warte einen Augenblick, um sicher zu sein, dass er nicht wiederkommt. Dann schleiche ich zur Staffelei, um mir das faszinierende Kunstwerk näher anzusehen. Der schlafende Athlet. Nichts Mysteriöses also. Zu meinem Erstaunen ist die Tür nicht abgeschlossen. Eine Reihe von Regalen, zwischen denen Loder sich unmöglich aufgehalten haben konnte. Es muss also irgendein Schnappschloss existieren. Für eine weitere Tür. Da! Da ist es. Die Rückwand des Schrankes dreht sich nach innen und gibt den Weg auf eine Kellertreppe frei. Natürlich vergewissere ich mich, dass die Geheimtür auch von innen geöffnet werden kann. Zu sein scheint. Der Strahl meiner Taschenlampe schimmert auf etwas Flüssigem. Und dann finde ich den Wandschalter. Ein großer, quadratischer Raum. An der rechten Wand ein breites Schaltbrett, darunter eine Werkbank. Von der Mitte der Decke hängt eine große Lampe herunter, die ihr Licht auf eine Glaswanne wirft. Über 2 Meter lang und etwa 1 Meter breit, mit einer dunkelbraunen Flüssigkeit gefüllt. Cyanid und Kupfersulfat, die übliche Zusammensetzung, wie man sie zum Verkupfern benutzt. Natürlich gab es keinen eigentlichen Beweis dafür, dass Loder irgendetwas Unrechtes in seinem Keller machte. Es gab überhaupt keinen Grund, warum er nicht einen Gipsabguss machen und diesen plattieren, also verkupfern oder versilbern sollte, wenn ihm der Sinn danach stand. Aber dann fand ich etwas, das nicht auf legale Weise dorthin gekommen sein konnte. Ein ovales Kupferplättchen, 4 Zentimeter lang. Ein Klischee des amerikanischen Konsulatsiegels. Vom Stempel, den sie einem auf das Passfoto drücken, damit man das Foto nicht ohne weiteres auswechseln kann. Ja. Es kann nicht anders sein. Maria Morano hat eine zu kleine zweite Zehe am linken Fuß. Was Loder in seinen Plastiken immer korrigierte. Ein offenes Geheimnis. Tatsächlich. Die zweite Zehe am linken Fuß ist kleiner. Das ist ja... Das ist ja grauenhaft. Seit der Wendung. Das würde bedeuten, dass ihr Besuch... Ramsey, das ist eine furchtbare Unterstellung, die du da machst. Nun ja, es waren erst mal nur Vermutungen. Aber das Klischee ließ den Verdacht aufkommen, dass Loder etwas mit einem gefälschten Pass vorhatte. Da ich außerdem von seinem Ausreiseantrag nach Australien wusste, lag die Schlussfolgerung nahe, Loder könne mit einem auf Wardens Namen ausgestellten Dokument selbst nach Australien fahren und damit vortäuschen, Warden sei planmäßig abgereist. So hätte er sein wahnsinniges Vorhaben in die Tat umsetzen können, um sich, wie ich damals noch irrtümlich annahm, an Warden zu rächen. Mein Gott, dann stimmte es also. Am nächsten Tag stellte ich Nachforschungen an und fand meinen Verdacht bestätigt. Ich erfuhr, dass Warden in wenigen Tagen nach Australien zu neuen Dreharbeiten fliegen sollte. Mir blieb also nicht viel Zeit. Am selben Abend fuhr ich wieder zu Loder hinaus, aber diesmal hatte ich einen Dietrich dabei und einen Revolver in der Tasche. Ich wusste natürlich nicht, dass Warden allein war. Ist da jemand? Hallo? Was zum Teufel? Wer sind Sie? Was wollen Sie? Sind Sie Mr. Warden? Ich habe nicht die Ehre, Sie zu kennen. Ich weiß, es sieht nach schlechten Manieren aus, aber ich rate Ihnen, sich so bald wie möglich aus diesem Hause zu entfernen. Was erlauben Sie sich? Und wie sind Sie überhaupt hier hereingekommen? Mit einem Dietrich, wie ich leider gestehen muss. Sie dürfen es nicht als Impertinenz auffassen, aber Sie müssen sich darüber im Klaren sein, dass Loder Ihnen nie verziehen hat. Und deswegen hat er jetzt vor, Sie in einen Hutständer oder eine Stehlampe oder dergleichen zu verwandeln. Was soll das heißen, dass Loder mir nie verziehen hat? Was verziehen? Wovon reden Sie überhaupt? Entschuldigen Sie, wenn ich mich in Ihre Privatangelegenheiten einmische, aber ich meine die Sache mit Maria Morano. Was denn für eine Sache? Was wissen Sie überhaupt von ihr? Sie ist hier weggegangen, während ich im Krieg war. Was hat das mit mir zu tun? Oh, ich bitte Sie um Verzeihung. Vielleicht habe ich mich zu sehr auf Loders Urteil verlassen. Ich habe es mir in meinen Schlussfolgerungen wohl zu leicht gemacht. Sie waren also nicht Marias Liebhaber. Marias Liebhaber? Lächerlich. Sie ist mit einem anderen auf und davon, wer auch immer das gewesen sein mag. Aber das weiß Loder doch, dass sie nicht mit mir fortgegangen war. Maria hat dieses Haus nie verlassen. Und wenn sie nicht auf der Stelle verschwinden, kann ich nicht dafür garantieren, dass sie es jemals verlassen werden. Um Gottes Willen, was soll denn das heißen? Haben Sie jemals die Zehen von diesem Ding da angesehen? Von der Couch? Nicht eingehend. Warum sollte ich? Nun, sehen Sie sich doch mal die Füße an. Hier, der linke. Na, was sagen Sie? Können Sie sich erinnern, dass Loder je eine Skulptur von Maria mit dieser zu kurzen Zehe am linken Fuß gemacht hat? Nein. Aber warum sollte er es nicht mal so machen? Warum nicht? Soll ich Ihnen zeigen, warum diese Statue die einzige ist, die die Füße der lebenden Maria besitzt? Was haben Sie vor? Was machen Sie da? Doch nicht mit dem Schürhaken! Sie haben die Couch! Oh mein Gott. Das ist doch nicht möglich. Nun, Mr. Warden, wie erklären Sie sich diesen vertrockneten Knochen, der da aus dem Sofaarm herausragt? Willst du damit sagen, dass sich in dieser Silberplastik ein komplettes menschliches Skelett befand? Das Sofa war nicht aus Silber, sondern über einer direkt auf den Körper aufgetragenen Kupferschicht mit Silber galvanisiert. Maria Morano war sozusagen, ja, versilbert worden. Ich nehme an, dass ihre Weichteile, nachdem der Vorgang beendet war, mit Pepsin oder einem ähnlichen Präparat aufgelöst wurden. Aber mit Sicherheit kann ich das nicht sagen. Das ist ja entsetzlich. Und was geschah mit Loder? Nachdem ich Sie, Mr. Warden, davon überzeugt hatte, das Haus so schnell wie möglich zu verlassen, ging ich geradewegs ins Atelier, durch den Schrank, in den Keller. Was dann geschah, habe ich im Nachhinein vertuscht. Ich hatte keine Lust, in irgendeiner Weise mit dieser unerfreulichen Angelegenheit in Verbindung gebracht zu werden. Ich habe alle Spuren verwischt, sodass die Öffentlichkeit nie etwas über diese Geschichte erfahren hat. Wie ich vermutet hatte, sah ich schon von der Treppe aus Licht und wusste, dass Loder nicht bei seinem Galeristen war. Dann war Loder die ganze Zeit über da gewesen? Im Keller, ja. Guten Abend. Mr. Loder? Wimsey! Was zum Teufel haben Sie hier zu suchen? Vielleicht drücke ich es am besten so aus. Ich bin hinter das Geheimnis Ihres neuen Stils gekommen. Loder! Machen Sie sofort das Licht wieder an! Es wird Ihnen sowieso nichts nützen. Sie armselige Kreatur! Sie haben nichts begriffen. Gar nichts. Maria und Benjamin, Sie werden unsterblich. Durch meine Meisterwerke. Und Sie werden mich nicht mehr verlassen. Sie werden unsterblich. Um mich sein. Doch von der anderen Seite. Dem Gefilde kam der, dem man es nachrühmt, dass er über das Grab hinaus das Leben weiterbilde. Wie, wenn am Morgen, wenn die Nacht vorüber, der Stern der Liebe aufblitzt vor der Sonne, die sich ihm beigesellt zum Tag hinüber? So kam der Ruhm. Sie sind ein Narr, Wimsey. Sie hätten... Loda war bei dem Versuch, sich auf mich zu stürzen, über den Kupferdraht, den er in der Hand hielt, gestolpert und in die Wanne gefallen. Auf der Suche nach dem Lichtschalter hatte ich unabsichtlich den Hauptschalter betätigt. Im gleißenden Licht sah ich, wie der Strom methodisch einen Kupferüberzug um seine graphitgeschwärzten Finger legte. Er selbst zuckte noch ein wenig. Wie Sie wissen, ist Cyankali so ziemlich das schnellste und schmerzhafteste Gift, das wir kennen. So. Und jetzt, Judson, möchte ich endlich ein Whisky-Soda haben. Der Mann mit den Kupferfingern von Corinne Frottier nach der gleichnamigen Kurzgeschichte von Doris Issayas. Es sprachen Benjamin Worden, Lutz Mackenzie, Eric Loder, Jan Eberwein, Maria Morano, Verena von Beer, Lord Peter Wimsey, Christoph Banzer, Judson, Benno Ifland, Masterman, Wolfgang Kaven, Armstrong, Kurt Bock, Officer, Willi Witte, Elvira, Ariane Knopf. Erster Beamter, Hans Irle, zweiter Beamter, Herbert Tennigkeit. Toningenieur, Günther Beckmann, Tontechnik, Christina Ocker, Kerstin Heikamp. Regieassistenz, Vera Wildgruber, Regie, Jürgen Lutzniewski. Und was ist aus der Couch geworden? Ja, die habe ich erstanden, als Loders Sachen verkauft wurden. Was? Dann habe ich mir einen guten alten katholischen Priester, den ich kannte, geholt und ihm die ganze Geschichte unter strengster Schweigepflicht erzählt. Er war ein sehr vernünftiger und teilnahmsvoller Kauz. Und in einer Mondnacht schafften wir das Ding im Wagen zu seiner eigenen kleinen Kirche, die ein paar hundert Meilen außerhalb der Stadt lag. Dort ließen wir ihr in einer Ecke des Friedhofs ein christliches Begräbnis zuteil werden. Das schien uns die beste Lösung zu sein. Schatzen, mein Whisky-Soda.